Kundgabe 6034. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.08.1954. Toter Glaube wird offenbar in Zeiten der Not. Es wird euch bald zur Gewissheit werden, wie schwach der Glaube derer ist, die sich nur dem Namen nach zu mir bekennen, die ohne Liebe dahin leben. Sie werden Anstoß nehmen an den Geschehen, die den Menschen arg zusetzen, und sie werden zu zweifeln beginnen an mir, an einem Wesen, das überaus mächtig und weise sein soll und die Menschen nicht schützet vor den Elementen der Natur und vor der Willkür satanischer Menschen. Sie besitzen nur einen toten Glauben, einen Formglauben, der in Zeiten der Not völlig versagt. Und sie haben daher auch keinen Anker, an dem sie sich halten können. Und nun erweiset sich der Mangel an Liebe, der diesen Glauben bald ganz verloren gehen lässet. Nun erweiset sich die Wahrheit dessen, dass nur die Liebe den Glauben zum Leben erweckt, dass aber ein lebendiger Glaube auch volles Verständnis garantiert für alles, was geschieht, weil die Liebe auch im Menschen das Licht der Erkenntnis anzündet und er nun auch weiß um die Zusammenhänge, um Ursache und Wirkung und vor allem um das nahe Ende. Und so euch nun die Mitmenschen ihre Zweifel an Gott gestehen, dann machet sie darauf aufmerksam, warum sie nicht fest glauben können an mich und meine immer bereite Hilfe. Haltet ihnen ernstlich mein Liebegebot vor, das ich darum als erstes und wichtigstes Gebot den Menschen gab, weil ich ihren Glauben zu jener Stärke bringen will, dass er alles Ungemach erträgt, ohne wanken zu werden, weil ich den Menschen das Verständnis vermitteln möchte, weil ich in ihnen das Licht der Erkenntnis entzünden will, ohne Liebe aber solches nicht möglich ist. Dennoch sollen sich die Menschen in der kommenden Not klar entscheiden. Sie sollen sich ihres schwachen Glaubens bewusst werden und nun also entweder diesen Glauben zu stärken suchen, was ihnen wohl gelingen kann, wenn sie mehr ihr Herz als ihren Verstand sprechen lassen, oder sie sich ganz von mir abwenden, dass sie mich verleugnen und zu meinem Gegner übergehen, dass sie die Not der Mitmenschen noch erhöhen durch eigene lieblose Handlungen, dann aber auch das Los dessen zu gewärtigen haben, der mein Gegner ist und der alles daran setzt, um die Menschen von mir abzudrängen. Es werden die kommenden Ereignisse Glaubensproben sein für alle Menschen. Auch die meinen werden sich ängstigen und bangend rufen nach mir. Aber sie werden rufen, weil sie an mich glauben. Und ich werde ihnen beistehen ihres Glaubens wegen. Die aber in sich nicht mehr die Gewissheit haben, dass ich bin und dass ich ihnen helfen kann und darum mich auch nicht um Hilfe angehen, diese werden mich offen verleugnen. Und also wird der bisher tote Glaube offenbar werden. Es wird offenbar werden, wie wenig und wie selten ein lebendiger Glaube angestrebt wird, trotz schöner Worte, trotz Kirchen und Predigern. Es wird sich alles als leere Schalen erweisen, die keinen Kern in sich bergen. Und es wird sich erweisen, wo die Kirche ist, die ich auf Erden gegründet habe, wo die Gläubigen zu finden sind, die einen starken Glauben haben, wie Petrus. Der Fels des Glaubens ist das alleinige Wahrzeichen meiner Kirche, die nichts zum Wanken bringen kann. Und dieser Glaube wird sich beweisen müssen in kommender Zeit. Amen.